vergeht in endlose Traurigkeit. Ich spür es doch, mein Herz ist noch nicht bereit, die Wahrheit zu sehen und dich zu verstehen. Es fällt mir unsagbar schwer. Ich liebte für dich und liebe seitdem nicht mehr. Die Liebe weint, weil du bei den anderen bist. Wo sind unsere Träume? Warum hast du mir wehgetan? Die Liebe weint, weil du einen anderen küsst. Sag mir, ist es für immer wirklich aus und vorbei? Meine Augen, wenn ich dich spüren will. Ich träume von dir, wenn ich dich berühren will. Doch wenn ich erwach am Morgen danach, dann finde ich dich nicht mehr. Der Platz neben mir ist wieder so kalt und leer. Weil du bei den anderen bist. Wo sind unsere Träume? Warum hast du mir wehgetan? Die Liebe weint, weil du einen anderen küsst. Sag mir, ist es für immer wirklich aus und vorbei? Hören Sie die Berge mit Radio Heimatmelodie.